Wir werden jetzt nochmal die Predigt von Sonntag oder von letzten Mittwoch, okay, von letzten Mittwoch abschließen. Our Lord, our Savior. Unser Herr, unser Retter. Aujourd'hui, on va parler de notre message de mercredi. Our Lord, our Savior. Notre Seigneur, notre nous épargnant. Our Lord, our Savior. Unser Herr und unsere Ersparnisse. Notre Seigneur et notre épargnant. Amen. Amen. Whatever we do is the Lord. Was immer wir tun, ist der Herr. Tout ce qu'on fait, c'est le Seigneur. Our going, our coming in is He. Unser Ein- und Ausgehen ist er. Qu'on sort de notre, c'est lui. Praise the Lord. Amen. Ah. Amen. Amen. Jesus said, without Him, we can do nothing. Jesus sagt, ohne ihn können wir nichts tun. Jésus dit, sans lui, on peut rien faire. He is our security. Er ist unsere Sicherheit. Il est notre sécurité. Nothing can secure you. Nichts kann dir Sicherheit geben. Rien peut te donner la Nothing science. Can protect you. Nichts kann dich beschützen. Rien peut te protéger. Except Christ Jesus. Nur Jesus Christus. Sauf Jésus Christ. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Lord, our Savior. Der Herr und unsere Ersparnisse. Le Seigneur et notre épargne. We don't bless His house for nothing. Wir segnen sein Haus nicht vergeblich. Tu ne bénis pas sa maison pour rien. You are not there for his children for nothing. Du bist nicht vergeblich für seine Kinder da. Tu n'es jamais là pour ses enfants pour rien. You are not there for one another for nothing. Wir sind nicht füreinander da vergeblich. Tu n'es jamais là pour les uns les autres en vain. Praise the Lord. Amen. Remember, he said, on that day, I will say thank you for being there for me. Erinnert euch, er hat gesagt, an dem Tag, wenn er uns, wenn er uns sieht, wird er sich bei uns bedanken. Et Jésus-Christ l'a dit qu'il va se remercier à nous parce que nous avons été là pour lui. I was in prison, you visited me. Er wird sagen, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Il va dire, j'étais au prison et vous m'avez visité. Because of you, the message came to me. Wegen dir ist die Botschaft zu mir gekommen. À cause de vous, grâce à vous, j'ai reçu le message. Though I was in bondage in the world. Auch wenn ich in Gefangenschaft war. Naturally. Amen. To be in prison to is bondage. Im Gefängnis zu sein ist Gefangenschaft. Et bien que j'étais dans la captivité et puis être dans la captivité dans au monde naturel c'est être en prison. But your word came to me. Aber dein Wort ist zu mir gekommen. Mais ta parole est venue vers moi. And free me. Und hat mich frei gemacht. Et ça m'a libéré. Though I was still there, but I was free. Ich war zwar im Gefängnis, aber ich war frei. Bien que j'étais en prison, mais j'étais libre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Even though you're safe. Selbst die Unerretteten. Même pour les gens qui sont pas sauvés. If they are there for you. Wenn sie für dich da sind. S'ils sont là pour toi. To bless you. Um dich zu segnen. Pour te bénir. To help you. Um dir zu helfen. Pour t'aider. It is for nothing for them. Es ist auch nicht vergeblich für sie. C'est pas aussi pour rien dans leur vie. Amen. The Lord, if we see you there for them. Der Herr ist dann auch da für sie. For they being there for you. Weil sie für dich da sind. Selbst bei den Ungläubigen ist das der Fall. Que les païens, par exemple, sont là pour toi. Ça veut dire aussi que le Seigneur Jésus-Christ est là pour eux. But that does not mean they are saved. En fait, ils sont errettet sind. Mais ça ne veut dire pas qu'ils sont sauvés. Amen. You look at the children of Israel. They are so rich today, but that does not mean salvation. There's the blessing of the Lord. It can be the blessing of the Lord. But that does not mean they are saved. Wie die Kinder Israels beispielsweise sind heute noch immer noch so wohlhabend und so gesegnet, aber es heißt, dass sie errettet sind. Comme par exemple les Juifs naturels, le peuple Israël, naturellement, ils sont vraiment riches jusqu'aujourd'hui sans la bénédiction, les bénédictions du Seigneur, mais ça ne veut dire pas qu'ils sont sauvés. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. You know where God gives law, He Himself obeyed. Wenn Gott Gesetze gibt, befolgt diese Gesetze selbst. Et si Dieu donne la loi, lui-même il obéit à la loi. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Even yourself, if they are there for you, the Lord is also blessing them. Selbst die Ungläubigen, wenn sie für dich da sind, segnet der Herr sie auch. Si par exemple les incroyants sont là pour toi. Go to Genesis 12, please. Dieu est venu aussi. Genesis 12. 1 Mose 12. Genèse 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. One to three. 1 Samuel 12:1-3. He said, "Now the Lord hath said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee." Amen. Amen. "And I will make of thee a great nation. And I will bless thee and make your name great, and thou shalt be a blessing." Verse 3. "And I will bless them that bless thee, and curse them that curse thee. I will bless them that bless thee, if even they don't have covenant with me." Ich werde die segnen, die dich segnen, auch wenn sie kein Bündnis mit dir mit mir haben. Are you getting it? Je bénirai ceux qui te béniront, même s'ils n'ont pas un covenant avec moi. "Whoever bless you, I bless. I will bless whoever bless you." Ich werde den segnen, der dich segnet. Dieu dit que je vais bénir qui te bénit. Amen. Amen. "I will also curse whoever curse you. I will curse them." Ich werde auch den verfluchen, der dich verflucht. Et il dit aussi, je maudirai ceux qui te maudirent. "I will bless those that bless you, including your seed." Auch die Ungläubigen. Même les incroyants. Amen. Amen. If you go to Genesis 39, you will see that. You say, somebody that did not have covenant with God was also blessed because of Joseph. Da sehen wir dieses Beispiel, dass jemand gesegnet wurde, obwohl er kein Bündnis hatte. God was there for Joseph. Mit dem Herrn, weil dieser Person für Joseph da war. Genèse 39, là-bas, on peut voir aussi qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas un covenant avec Dieu, mais qui a été béni à travers un enfant de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. 1 to 6. Genesis 39:1-6. "And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites." Verse 1-6. "Which had brought him down thither." Verse 2, "And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian." Verse 3. "And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand." Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4. Yeah. "And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand." Verse 5. "And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house." You see it? Mm-hmm. "He blessed the Egyptian house for Joseph's sake." Er hat wegen Joseph das Haus dieses Ägypters gesegnet. Das a Joseph, Dieu a béni la maison de l'Égyptien. "Remember, I will bless those that bless you, and I will curse those that curse you." Erinnert euch, ich werde die segnen, die euch segnen, und die verfluchen, die euch verfluchen. Rappelez-vous, Dieu a dit, je bénirai ceux qui vous bénissent, puis je maudirai ceux qui vous maudissent. Potiphar had no covenant with God. Potiphar hatte kein Bündnis mit Gott. Potiphar n'avait pas un covenant avec Dieu. But God blessed him because of Joseph. Aber Gott hat ihn gesegnet wegen Joseph. Mais Dieu a béni Potiphar grâce Amen. À Joseph. Praise the Lord. Hallelujah. Who had covenant with God? Joseph. Wer hatte das Bündnis mit Gott? Joseph. Qui avait une alliance avec Dieu? C'était Joseph. We have covenant with the Lord Jesus. Wir haben ein Bündnis mit dem Herrn Jesus. Nous aussi, nous avons une alliance avec Jésus. Amen. Amen. Imagine if the unsaved are blessed for being there for God's children. How much more when God's children have been there for God's children? Aber stellt euch vor, dass Ungläubige gesegnet werden, weil sie für Kinder Gottes da sind. Wie viel mehr werden Gläubige gesegnet, weil sie für Gläubige da sind? Imaginez aussi par exemple, les incroyants sont là pour les enfants de Dieu puissent bénir. Combien de fois nous, les enfants de Dieu, qui sont là pour les autres, qui sont là pour les enfants de Dieu, seront bénis. Amen. If the unsaved are blessed because they bless us, how much more we are blessed for being there for Christ Jesus. Wenn Ungläubige gesegnet sind, weil sie uns segnen, wie viel mehr sind wir gesegnet, weil wir Kinder Gottes segnen? Si par exemple les incroyants sont bénis parce qu'ils nous bénissent, combien de fois nous on va être bénis parce qu'on bénit les autres enfants de Dieu? If you are there for Christ Jesus, you are never there for man. Wenn du da bist für Christus Jesus, dann bist du niemals für den Menschen da. Si tu es là pour Jésus-Christ, tu es jamais là pour l'homme. If you are there for God's children, you are never there for man. You are there for Christ Jesus. Wenn du für Kinder Gottes da bist, bist du nicht für Menschen da, sondern für Christus Jesus. Si tu es là pour les enfants de Dieu, tu es jamais là pour l'homme, mais pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Hebrew 11 said he is the reward of those who diligently seek him. Er ist der the rewarder. The reward is not coming from the pastor, from any man, but from him. Er belohnt die, die ihn beständig suchen. 11, er belohnt und nicht der Mensch. Die Belohnung kommt nicht von Menschen. Praise the Lord. That's one thing with Christ. He is everything. Und das ist die Sache mit Jesus Christus. Er ist einfach alles. Et ça, c'est une chose avec Jésus-Christ. Il est tout pour nous. He is just everything. Er ist alles. Il est tout. Amen. Amen. You know, if you do good for a man, if you do good to them, and you know they are expecting reward from, you know, you are people always expect reward from man. They're not in Christ's world. Amen. Weil Menschen suchen immer eine Belohnung oder eine Entlohnung für das, was sie getan haben. Aber beim Herrn ist es anders. Et si, par exemple, l'homme est là pour une autre personne, l'homme la cherche toujours la récompense à cette personne, mais c'est pas comme ça avec Dieu. Hebrews 11:6. He said, but without faith, it is impossible to please him. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. I'm sure from Sunday this week I will start the message of faith. Faith. Without faith. Am Sonntag werde ich womöglich mit der Botschaft des Glaubens anfangen, wie wir im Glauben leben. Et à partir de dimanche, je vais parler sur le sujet de comment vivre dans la foi. Faith is our home. Der Glaube ist unser Zuhause. La foi est notre maison. Christ is our faith. Christ ist unser Glaube. C'est le Christ qui est notre foi. God's children. Daddy. You know. You have to know when you lie and when you are not a liar. Wir müssen wissen, wenn wir lügen und wenn nicht lügen. Tu dois savoir quand tu mens et quand tu mens pas. Amen. If you look at the story of Elisha. Wenn ihr euch die Geschichte von Elijah anschaut. À l'histoire d'Élisée. He said, those that be with us are more than those that be with it. It was as if he was a liar. Er hat gesagt, die bei uns sind viel zähliger als die bei ihnen sind. Es sah so aus, als ob er ein Lügner ist. Élisée a dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc, au monde naturel, ça semblait comme s'il est un menteur. Natural man, natural people will say it's a liar. Natürliche Menschen würden sagen, es ist ein Lügner. Don't count them. Man kann ganz klar sehen, dass sie in der Unterzahl sind. Par exemple, au monde naturel, les gens peuvent voir que ils vont penser que c'est un mensonge parce qu'ils vont dire que Élisée et son servant sont dans la minorité. The Christ you have, nobody can count them. Aber Christus, den du hast, der ist unzählbar. Et le Christ qui est en toi, personne peut le compter. The Bible said, one with God is majority. Die Bibel sagt, wer mit Gott ist, ist eine Mehrzahl. La Bible nous dit que une personne avec Dieu est dans la majorité. Amen. Do you know if you know Elisha could have been a liar if he believed that those with them they are more than those with him? Elijah wäre eigentlich ein Lügner, hätte er geglaubt, dass die bei ihm sind, weniger sind als die vor ihm stehen. Et si Élisée avait cru que don't be a liar. Si Élisée avait cru, par exemple, que ceux qui sont avec les croyants sont plus nombreux que ceux qui sont avec lui, là, il voulait être un menteur. Ne sois pas un menteur. That's what here, the meaning of here. But without faith, it is impossible to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Christ zu gefallen. Das ist die Bedeutung hiervon. Et c'est ça pourquoi verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. You speak what is not outside. You bring you know our mouth. You know, we have Christ's mouth. Wir haben den Mund von Christus. We don't have the natural mouth any longer. Wir haben nicht mehr den natürlichen Mund. Nous avons la bouche de Jésus-Christ. Nous n'avons plus la bouche naturelle. Amen. Amen. You know, God saw darkness. He said, "Let there be light," and there was light. Gott hat die Dunkelheit gesehen. Und hat das Licht ausgesprochen. Amen. Au commencement, Dieu a vu le ténèbre, mais là, il a seulement parlé la lumière. Lumière. Praise the Lord. Hallelujah. On Sunday, I will see it if the Lord wanted that way. The message on faith. We started. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. But without faith, it is impossible to please Him. Elisha could have been a liar if he did not believe. If he refused to live in faith. Elisha war ein Lügner. He made that man live in faith. Hätte er sich geweigert, im Glauben zu leben. Lebe im Glauben. Élisée, il a vraiment cru que Dieu est avec lui. Naturellement, c'était un mensonge, mais il a vraiment cru. Et toi, tu dois croire. People might be laughing, making fun of you, but live in faith. Leute lachen dich vielleicht aus und machen sich über dich lustig, aber sprich im Glauben, du bist kein Lügner, wie sie. Peut-être le monde se moque de toi, mais toi, tu dois vraiment croire, tu n'es pas un menteur. You know, in verse 1 of this very chapter, it says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." It did not say that does not exist. That cannot be seen, evidence of things that cannot be seen with your natural eye, with your korokoro eyes. In Hebrews 11:1, you have to be in the spirit to be able to see it. That's what Elisha, that was how Elisha operated. That is how God's children should operate. In Hebräer 11,1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hier steht nicht von Tatsachen, die nicht existieren, sondern Tatsachen, die einfach mal, die nicht sichtbar sind. Das heißt, sie existieren, aber sind für das menschliche Auge, für deine Glubschaugen, eben nicht sichtbar. Hebräer 11, Verset 1 nous dit, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça montre que au monde naturel, on ne peut pas voir, mais c'est une chose, donc la foi est quelque chose d'assurance. Et même si tu ne peux pas le voir avec tes yeux naturels, mais tu peux, c'est un fait au monde spirituel. Faith is not you confess it so that it will be so. Ein Glaube ist nicht, es zu sagen. Faith is, it is so, that is why you are saying it. Amen. Glaube ist nicht, es zu sagen, damit es so ist, sondern es sagen, weil es so And ist. And I was pleased God. Das gefällt Gott. La foi n'est pas que quand tu dis quelque chose pour que ça devienne ou bien pour que ça soit dans l'avenir, mais la foi, ça signifie que tu dis quelque chose parce que c'est un fait. Are you getting it? Christ is so. That is why you are saying it, that it is so. Amen. Christus Amen. Ist so und sagt, dass Here's so your ist. Money. Here's your life. Here's your Leben. Exam. Here's your result. Here's everything. Amen. Ist alles. Jésus-Christ, il est ton tout. C'est ça pourquoi tu dis qu'il est ton argent, il est ta maison, il est ton assurance, parce que c'est un fait. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for he that cometh to God must believe that he is. And not he is going to. Mm-hmm. He is, right now. Mm-hmm. He is. And not he is going to be God. He is. Und auch in Hebräer 11:6. He is God. He is your victory. It means you have the victory right now. Amen. So everything can be saying no, it's not for you. Amen. Auch in Hebräer 11:6 nach dem Semikolon sehen wir dann, dass hier ganz klar steht, dass er ist. Wir müssen glauben, dass er ist, nicht dass er sein wird, nicht dass er gewesen ist, sondern dass er ist, dass es in der Gegenwart ist, all das, was er gesagt hat, was er gesprochen hat. Und dass das eine Tatsache ist und nicht etwas, was noch passieren wird. Hébreux 11, verset 6 nous dit que car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc ça montre que Dieu existe, pas qu'il existera, mais qu'il est maintenant. C'est ça pourquoi tout ce que tu dis en Christ, c'est pas pour que ça se manifeste, mais c'est parce que c'est déjà au présent. Praise the Lord. Hallelujah. Let us lead it. Amen. Amen. He said that he is a rewarder of them that diligently seek him. Mm. He is the rewarder. Er entlohnt, belohnt die Mensch, uns und nicht die Menschen. Et après verset 6 nous dit que et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Don't expect any reward from man. Erwarte keine Belohnung von Menschen, sondern von Christus Jesus. Er belohnt. Ne pense pas que l'homme est ton rémunérateur, mais c'est Dieu lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. If you are expecting reward from man, you'll be tired. Weil wenn du eine Belohnung von Menschen erwartest, wirst du müde sein, satt sein. Si tu cherches la récompense de l'homme, tu vas être fatigué. Amen. Amen. Again, he is the rewarder of those that diligently seek him. Mm-hmm. It means his reward does not come from man, but from himself. Belohnt die, die ihn suchen. Das heißt, die Belohnung kommt nicht von Menschen, sondern von ihm. Verset 6 encore. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la récompense, ça vient pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Remember, I will bless those that bless you, and I will curse those that curse you. I will bless, I will reward those that are there for you. He is the rewarder. Are you getting it? Ich werde die segnen, die dich segnen. Ich werde die belohnen, die dich belohnen. Erst die Belohnung. Il dit que dans Genèse, il a dit que je bénirai qui te bénisse, puis je maudirai qui te maudisse. Included yourself. He is the rewarder. Selbst der die Ungläubigen belohnt. Et Dieu, il donne même la récompense aux incroyants. It is the law of God. Es ist das Gesetz von Gott. C'est une loi de Dieu. And I will curse them that curse you, including the believers. Und ich werde die verfluchen, die dich verfluchen, auch die Gläubigen. Nobody like that. Et je maudirai ceux qui te maudissent, même les croyants. Let's look at the difference. Und das will aber niemand hören. Amen. Vous devez voir la différence. In one side, I will bless those that bless you, including yourself. At this time, I will curse those that curse you, including believers. Ich werde auch die verfluchen, die dich verfluchen. Auch Gläubige werde ich verfluchen, um deinetwillen. Donc, d'abord, Jésus-Christ, Dieu dit que je bénirai ceux qui te donc je maudirai ceux qui te maudissent, même les incroyants. Et après, il dit que je maudirai. Il a dit que je bénirai ceux qui vont te bénir, la personne qui vont te bénir. Et puis après, il a dit je maudirai ceux qui vont te maudire, même les incroyants. Bonsoir. The so-called believers that curse you, he will curse them. Die sogenannten Gläubigen, die dich verfluchen, wird auch verfluchen. Il maudirait aussi les incroyants, les croyants qui te maudissent. If they curse you, he himself will curse you. You know the same thing he told Adam. He said, if you disobey me, I will make sure you die. Das gleiche hat er auch zu Adam gesagt. That killed Adam is God. I will make sure you die. Gott hat zu Adam gesagt, wenn du mich missachtest, werde ich sicherstellen, dass du stirbst. Es war nicht der Satan, der Adam getötet hat, sondern es war Gott, der ihm das gesagt hat und das auch dann vollzogen hat, seinen Geist weggenommen hat von Adam. Et puis Dieu a dit à Adam que si tu m'obéis pas, je vais faire tout pour que tu meurs. Et c'est ça, c'est qu'on peut voir aussi dans Genèse. And that is why to forgive us, he had to punish Jesus. Deswegen, damit uns vergeben konnte, was not Satan that punished Jesus, but he, Isaiah 53. He said, please him as he punished him. Please the Lord to punish him. Musste so that we'll be free from punishment. Jesus bestrafen, um uns frei zu machen von der Sünde. Und es war Gott, der das getan hat, Gott, der Vater hat das getan. Es war nicht der Teufel, der Jesus bestraft hat, um unseretwillen. Et pour qu'on soit pardonné, Dieu a puni Jésus-Christ. C'était pas le diable qui a puni Jésus-Christ, mais c'était Dieu lui-même. Amen. Again, if any so-called believer calls you, he himself will cause that unbeliever. Go to Romans 12. Go to Romans 12. Wenn irgendein sogenannter Gläubiger and that is why dich verflucht, wird Gott diese Person verfluchen. Look at it, Romans 12. Sinon, where we are going si there. Par exemple un croyant te maudit parce que tu Romans 12, 14. Si par exemple un croyant te maudit, la Dieu lui-même va le maudire aussi. You see what is there? Römer 12, 14. It's a bless and curse not. Amen. Amen. Because a believer that curse will be cursed. Romans 12, verse 14. Are you getting it? Look at it. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bless them which persecute you. This is the law of Christ, not es the law Gesetz of Moses. Moses is bless those who bless you and curse those who curse you. Das but Christ is saying bless those who curse you. Das ist das Gesetz von Christus. Because he is the one. He, not you to curse them, but you to bless them. Because he is the rewarder of those who diligently seek him. I hope you are getting it. Das ist das Gesetz von Christus. Er sagt, segnet die, die euch verfolgen und segnet und flucht nicht. Aber Mose sagt, segnet die, die euch segnen und flucht die, die euch verfluchen. Dans verset 14, on peut lire que bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et ça, c'est la loi du Christ. Mais la loi du Moïse nous dit que bénissez ceux qui vous bénissent et maudissez ceux qui vous maudissent. Praise the Lord. Alléluia. The Lord, our fighter. Der Herr ist unser Kämpfer. Et c'est Dieu qui va pour nous. Look out from notre verse. Combatteur. From verse 19. Verse 19. He said, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will recompense, said the Lord. Therefore, if your enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, those that diligently seek him. Are you getting it? For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That's not the law of Moses. Das ist nicht das Gesetz von Mose, das Gesetz von Christus. On vient de lire Romains 12, verset 19 à 21. Ça, c'est la loi du Christ et pas de Moïse. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I hope you get it, please. You know, here in verse 14 is talking about believers. In Vers 14 geht es um Gläubige. Bless and curse not. Amen. Segnet und flucht nicht. Verset 14 parle des croyants. Bénissez et ne maudissez pas. He said, bless them that which persecute you. Bless and curse not. It is a command. Segnet, die euch verfolgen, und segnet und flucht nicht. Das ist ein Gebot. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est un commandement. In Christ's world, everything of Christ is of heaven. In der Welt von Christus ist alles von Christus vom Himmel. Au monde de Dieu, tout vient de Christ. And everything of us, they are of heaven. Und alles von uns ist vom Himmel. Es sollte vom Himmel sein. Be heavenly minded. Seid himmlich gesinnt. Et tout de nous doit être aussi de Dieu. C'est dans Colossiens 3. Amen. It's in Colossians 3, it's also in Romans 8. Don't be carnally minded. The carnal mind is earthly mind. The system of this world. Amen. Said be heavenly minded. Das steht, wir sollen himmlisch gesinnt sein, weil irdisch gesinnt zu sein gehört zu dieser Welt. Et Colossiens 3 nous dit qu'on doit avoir des pensées célestes parce que les pensées terrestres c'est de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. In Colossians 3, Colossiens 3. Colossiens 3. Here from 1 to 3. Let's just read it. Amen. 1 to 3. Or to 4. Colossiens 3, 1 plus 4. Colossiens 3, verset 1 à 4. If you then be risen with Christ, see those things which are above. Your world is heavenly world. Deine Welt ein himmlischer Welt. Wir gehören nicht mehr hierhin. Et ton monde est le monde céleste. Tu n'es plus d'ici. And that's why any result you are expecting should never be failed or passed with Christ. Deswegen sollte jedes Ergebnis, was du erwartest, nicht bestehen oder nicht bestehen sein, sondern einfach Christus sein. C'est ça. Chaque résultat que tu attends, ça ne doit pas être basé sur tu as passé ou bien tu as échoué, mais c'est toujours basé sur le Christ. Somebody get it something. Mm. For those in the world, they are expecting fail, pass or fail. Fail or pass. But you, the result you are expecting is Christ. Sie suchen das and Bestehen. Not fail or pass. Die Leute in der Welt, sie suchen das Bestehen und fürchten, dass sie suchen das Bestehen und und meiden das Nichtbestehen. Ihr Fokus liegt auf diesen beiden Sachen, aber unser Fokus liegt einfach auf Christus. Wir sind himmlisch gesinnt. La concentration des gens de ce monde est toujours basée sur, par exemple, de passer ou bien de ne pas échouer. Mais pour nous on n'évite pas d'échouer ou bien de passer. Mais nous, pour nous, c'est toujours Jésus-Christ. If ye then be risen with Christ, see those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse 2. Do. Set your affection on things above, not on things on the earth. You are here, but not of here. Wir sind hier auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Nous sommes ici au monde, mais nous sommes pas de ce monde. Once you are here, Satan will steal your joy, your peace. Aber wenn ihr decide, rest. Dann there is no rest for the people here. Werdet ihr kein Frieden haben. Except you are above them. Weil hier auf Erden gibt es keinen Frieden. Solange du zu dieser Welt gehörst, wirst du keinen Frieden haben. Es sei denn, du gehörst zur himmlischen Welt. Ici dans ce monde, il n'y a pas la paix ni le repos. Ici, tu appartiens dans ce monde. Là, tu n'auras pas aussi la paix. Remember, Revelation 12:12. It says, "Woe unto the earth, because Satan is here." Amen. Enough now. But, rejoice, you heavens. It's talking about you. Let you better allow it to be Christ. Amen. In all the time, 24/7. Are you getting it? In Offenbarung 12 steht, dass wehe der Welt, weil der Satan zu euch hinabgekommen ist. Und freut euch, ihr Himmel, weil der Satan gefallen ist. Also das heißt, die Leute, die himmlisch gesinnt sind, die können sich freuen. Aber die Leute, die irdisch gesinnt sind, die zu der Welt gehören, die müssen sich fürchten vor dem Satan. Et Apocalypse 12 nous dit que le monde doit faire très attention parce que le diable est descendu ici. Mais les gens qui appartiennent au ciel, eux, ils peuvent se réjouir parce que là, c'est le Christ. Amen. Amen. If you combine that Revelation 12:12, just add it, you know, plus it to here, you will see what the Lord is saying. Mm-hmm. It is only through Him you find peace, Amen. You find rest. That no Satan can touch. Mm. Und wenn wir Offenbarung 12:12 mit dieser Stelle verbinden, dann erkennen wir, dass nur in Christus haben wir Ruhe und unantastbare Ruhe und Frieden. Aber ohne Christus müssen wir in Angst und Furcht leben. Si maintenant on ajoute Apocalypse 12:12 avec Colossiens 3 verset 2, on peut voir que seulement en Jésus-Christ tu peux avoir la paix et le repos, et c'est comme ça tu peux l'avoir si tu es concentré aux choses d'en haut. He said, be Christ-minded. Sei Christus-gesinnt. Avez des pensées en Christ. Verse 3 is very interesting. Verse 3 ist auch so interessant. Verset 3. He said, for you are dead. Vous êtes tot. Vous êtes mort. A dead man. You know, a dead man, if you bring a dead man here, the dead man can react to nothing here on earth. Ein toter Mensch, eine Leiche kann you are dead to this world. Nicht mehr reagieren. You are dead to the system of this world. Are you getting it? Und genauso sind wir tot für das System dieser Welt. Mm-hmm. Et verset 3 nous dit, car vous êtes morts. Donc ça veut dire, si une personne morte est ici, ne peut plus réagir. C'est comme ça aussi avec nous que nous sommes morts au système de ce monde. What they call joy, what they call peace, you know what they are proud of. What give them joy. You know you are dead to all those things. Amen. Was sie Amen. Friede und Freude nennen, du bist tot für diese Dinge. Ce que le monde Amen. Appelle la paix, par exemple, tu es mort pour cela. You know, if there's marriage here today, if you in anywhere, you know, and the dead man is there, he cannot even dance samba. He can do nothing. He will not be regretting why am I not dead. Because he's just dead. He is dead to the system. He says you are dead and you should be dead to the system of this world. Wenn es beispielsweise eine Hochzeit gibt, wird eine Leiche, ein toter Mensch, wird nicht darauf reagieren, wird nicht mittanzen können, wird nicht traurig sein, dass er nicht eingeladen worden ist oder wird sich nicht zu, also er wird nicht darauf reagieren, egal wie krass diese Feier ist, egal wie viele Menschen da sind, egal wie gut das Essen ist, egal wie schön die Location ist. You will not be ashamed that they did not invite him. Reagieren können, weil er tot ist. Und genau sollen wir tot sein zu dem System. Et c'est la même chose, par exemple, pour, avec le mariage. Si, par exemple, une personne morte n'a pas été invitée au mariage ou bien quelque chose comme ça, il ne va pas être triste. Ou bien, même s'il est invité, il ne sera même pas capable à danser parce qu'il est mort. Et c'est ça aussi pour nous, avec ce monde. Si, par exemple, on voit quelque chose de ce monde, le système de ce monde, un mariage, quelque chose comme ça, ça veut dire que nous, on ne peut pas réagir sur ça. Is somebody getting it? Amen. Amen. You know, he said you are dead. You are dead to the system of this world. Isn't tot für das System dieser Welt. Tu es mort pour le système de ce monde. Amen. And then he said you can never compare yourself to them. Amen. Deswegen kannst du dich auch nicht vergleichen. Oder mit I count their blessing and name them one by one. You know, the dead man does not even know how to count any blessing. It's finished. Und deswegen kannst du auch nicht deinen Segen aufzählen und ihm gegenüberstellen mit dem Segen der anderen, weil ein toter Mensch, der hat nichts mehr zu zählen. Et c'est ça pourquoi tu ne peux pas te comparer avec les gens de ce monde, parce que tu y a rien à comparer, même si tu essaies à compter tout tes bénédictions mais les bénédictions des autres personnes, tu peux pas le faire parce que toi tu es mort pour le système de ce monde. If that dead man is safe, there's only one thing he have, Christ Jesus. Are you getting it? Wenn dieser tote Mensch errettet ist, gibt es nur eine Sache, die er hat, und das ist Christus Jesus. Si cette personne morte et a seulement une chose est sauvée, là ça signifie qu'il a seulement Jésus Christ. Are you getting it? A dead man. Remember, Elijah's bone. Elisha, the bone from Elisha, raise up the dead, another dead man. Are you getting it? You know, because that dead man, you might be dead, but the Christ is still alive. I don't know if you are getting it. Yeah. Und auch wenn wir uns an Elijahs Leiche erinnern, an seine Knochen, die, als sie in Berührung gekommen sind mit einer anderen Leiche, dass diese andere Person auf einmal auferweckt worden ist von den Toten, weil diese Leiche immer noch lebendig ist, weil sie Christus hat. Et on peut le voir aussi, par exemple, dans l'histoire des... Élie. Par exemple, le corps mort d'Élie, c'était capable à ressusciter une autre personne parce que la puissance de Dieu était toujours en lui. You know, though Elisha was dead, he was the body was already dead. Amen. He was kept in cave. Amen. Though you are dead to the system of this world, but you are alive for Christ. You are alive for Christ. That is why any dead person that comes to you can receive life. Mm. I don't know if you are getting it. Yeah. Und bei Situation, obwohl seine Leiche schon tot war, konnte sie dennoch jemand anderes lebendig machen, weil er war tot für diese Welt, aber noch lebendig in Christus. Deswegen konnte er andere noch lebendig machen. Amen. Et on peut se comprendre que bien qu'Élie était mort pour ce monde, il a toujours été capable à ressusciter parce qu'il était en Jésus-Christ. Et c'est la même chose aussi avec nous, que nous sommes morts pour le système de ce monde, mais nous sommes toujours capables à donner la vie à travers le Christ. Praise the Lord. Amen. Verse 3. He said, for you are... Verse 4. Let's go to verse 4 because of time. Merci, with Christ, who is our life. You know, I love that. Christ my life. Christus mein Leben. And not money my life. And not my job my life. And not my children my life. And not my husband, my wife my life. But Christ my life. Das Christus mein Leben, nicht meine Kinder mein Leben, nicht mein Auto mein Leben, nicht meine Karriere, meine Ersparnisse oder irgendetwas mein Leben, sondern nur Christus mein Leben. My education, my degree, meine Bildung, mein Abschluss, mein Leben, sondern Christus mein Leben. Am verset 4 nous dit que quand Christ votre vie, donc ça montre que c'est pas le travail ou bien l'argent, nos épargnes, mais quelque chose comme ça, c'est notre vie, mais c'est Jésus-Christ lui-même et notre vie. In Christ, what everything of us, they are all of heaven. In der Welt von Christus, alles von uns himmlisch. Et au monde du Christ, tout ce qui appartient à nous, c'est céleste. And that's why you never doubt. Und deswegen zweifeln wir nicht. C'est ça pourquoi tu ne peux pas douter. Amen. Mm-hmm. In things of this world, you are to doubt. Once you are in heavenly world, there is nothing like doubt. Die Dinge dieser Welt muss man anzweifeln, aber im Königreich von Christus, da gibt es nichts anzuzweifeln. Si tu appartiens au monde, là tu as le droit à douter, mais si tu appartiens à Jésus-Christ, tu n'as plus la possibilité à douter. You know, the Bible, it says, be wise, know the will of God. 1 Corinthians also. Be wise, know the will of God. Amen. He wants you to know the will of God. You know how you know the will of God? How is heaven? There's no sicknesses and diseases in heaven. Will, dass du den Willen Gottes kennst. Und wie ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist der Himmel. Und was gibt es im Himmel nicht? Es gibt dort keine Armut, keine Krankheit, kein Mangel. Amen. There's no fighting one another in heaven. Kein Streit. There's no grudges, hatred, bitterness in heaven. No, the will of heaven. Kenne den Willen des Himmels. For you. Et la Bible nous dit que nous devons être sages pour connaître la volonté de Dieu. Puis comment connaître la volonté de Dieu? En effet, quand on voit par exemple le royaume des cieux, parce que là-bas il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas le combat, mais des maladies, c'est seulement Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Nothing earthly ever work in heaven. Nichts irdisches fonctionne im Himmel. Rien terrestre ne fonctionne au royaume des cieux. Nothing earthly ever worked for us. Nichts irdisches funktioniert für uns. Rien terrestre fonctionne pour nous. And that's why if we are doing things the way they are doing things, it never worked for us. Deswegen, wenn wir ihre Methoden anwenden, funktionieren sie nicht. C'est ça pourquoi si tu fais les choses comme le monde le fait, ça ne va jamais fonctionner pour toi. Praise the Lord. Alleluia. Amen. If we are pursuing the same thing that they are pursuing, then we get it, you will never get it. Mm-hmm. Because that is no longer your system. Mm-hmm. You are of heaven. You belong to heaven. You learn heavenly system and live it. Mm-hmm. Wenn wir die gleichen Ziele wie sie haben, wenn sie an die Ziele kommen, wir nicht, weil ihr System nicht mehr unser System ist. Wir haben das himmlische System und dieses System müssen wir uns aneignen. Amen. Si tu es toujours en train de poursuivre ce que le monde poursuit, tu ne vas jamais avoir ce que tu veux parce que ça ne va pas fonctionner pour toi parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. Amen. Earthly things will never work for us because we are no longer here. We are here, but no longer here. Amen. When are you going to get that? Und wann werden wir das endlich verstehen, dass wir nicht mehr von hier sind, aber nur noch hier leben? Et quand est-ce que vous allez comprendre que vous n'appartenez plus au monde, parce que rien va fonctionner pour vous si vous marchez selon le système de ce monde. Anytime, anything can remind yourself who you are. Etwas you are heavenly being. Erinnere dich daran, wer du bist. And you get du bist it. Ein himmlisches and that's how I'm going to act like heavenly being. Ich bin ein himmlisches Geschöpf und so werde ich auch handeln wie ein himmlisches Geschöpf. Et c'est ça pourquoi dans n'importe quelle situation, tu dois te rappeler d'où tu viens parce que tu appartiens au royaume du ciel, tu es une personne céleste. Praise the Lord. Mm-hmm. You know, if you live Nigeria or Ghana or Congo or Zaire, wherever, outside Deutschland, and come here into Deutschland, and you are here now, you will not bring the system there over here. Yeah, they have their system. What you do there, when you bring it there, it will never work for you. Mm-hmm. Because here, they have their own system. In aus einem anderen System. That is how the kingdom of heaven and the kingdom of this world, They are two different kingdom, country, entirely. That you have to know that they are not the same. They are like day and night. Mm-hmm. But we, God's children, we, it's as if there's some people are born again, but they still they are in this world and they are still of this world. Mm-hmm. Instead of they are here, but they are no longer here. Deswegen, wenn du aus einem anderen Land kommst, beispielsweise aus Kongo, Ghana, Nigeria, Vietnam oder anderen Ländern und dann nach Deutschland kommst, kannst du das System nicht, das System, wonach du in deinem Land gelebt hast, nicht hier hinbringen. Wenn du danach hier lebst, wirst du spätestens nach 2 Tagen vielleicht hinter Gittern sein oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Probleme haben, weil du das System von diesem einem Land nicht in das andere Land packen kannst, weil dieses Land seine eigenen Regeln und Systeme hat. Und genauso ist es auch im Königreich des Himmels. Du kannst nicht in das Königreich Gottes kommen und immer noch nach dem System dieser Welt leben. Es wird nicht funktionieren. Aber leider tun das viele Kinder Gottes. Sie sind von Christus versetzt worden in das Königreich des Himmels, aber nutzen immer noch das System dieser Welt und fragen sich, weshalb sie nicht vorankommen. Ein Beispiel, das ich vous donne pour comprendre comment ça fonctionne au royaume de Dieu, c'est si par exemple une personne vient d'Afrique, par exemple, et puis il vient maintenant en Europe, il ne peut pas utiliser le même, le même système d'Afrique ici en Europe, parce que ce sont 2 pays différents, il ne peut pas le faire. Et c'est la même chose aussi avec nous, les enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, mais le problème est que on se comporte comme si on appartient toujours à ce monde, et c'est ça pourquoi on peut voir que ça ne fonctionne pas pour nous. In the natural world, the kingdom of this world, education is very, very important. In der natürlichen Welt ist Bildung. You are not educated, you are like a dead person. Or having money is very, very important to be rich. Wenn du nicht gebildet bist, wenn du kein Geld hast, bist du so wie ein toter Mensch. Si par exemple ici en Europe l'éducation c'est très important parce que si tu n'as pas d'éducation tu es comme une personne morte. You know in Benin there's a musician that uses to sing. There's a song that he sang. He said if you don't have money you are a dead man. Und in Ghana gab es einen Sänger, der ein Lied rausgebracht hat, wo er gesungen hat, dass man, wenn man kein Geld hat, that song is true. In the system of this world. Wie ein toter Mensch. Mm. Und das stimmt auch im System dieser Welt, ist das der Fall. Un musicien au Nigeria a chanté que si tu n'as pas l'argent, là tu es une personne morte. Et aussi, dans ce monde, c'est une chose vraie. But that is not the system of Christ. That is evil Christus. Before Christ. Das ist bösartig für Christus. Ja. Mais ça, c'est pas le système de Jésus-Christ. C'est un système mauvais. Amen. In Christ's world, if you don't have Christ, if your focus is not Christ, you are a dead man. In der Welt von Christus ist man ohne Christus tot. Ohne seinen Fokus auf Christus zu haben, ist man tot, weil man ohne ihn nichts tun kann, weil er das Leben ist. Mais au monde de Jésus-Christ, si par exemple tu n'as pas Jésus-Christ, c'est là où tu es une personne morte. Parce, oui. Praise the Lord. Alléluia. The earthly people, earthly things might work for them, but not for you. You are no longer earthly. Bei den irdischen Leuten werden die irdischen Dinge womöglich funktionieren, aber uns eben nicht, weil wir sind nicht mehr irdisch. Pour les gens terrestres, les choses terrestres fonctionnent, mais parce que toi, tu n'es plus terrestre, c'est, toutes ces choses-là ne fonctionnent plus pour toi. We are in this world, but not of this world. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Das lesen wir in Jakobus. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus d'ici. Ah, Johannes, ja. On les lit aussi dans Jean. We are of Christ. Wir gehören zu Christus. Nous appartenons à the Spirit. Wir gehören zum Geist. Nous appartenons à Jésus-Christ et nous appartenons à l'Esprit. Remember, the spiritual world controls the physical world. Und erinnert euch, die geistliche Welt kontrolliert die physische Welt und wir gehören zur geistlichen. Le monde spirituel contrôle le monde naturel et nous appartenons. Romans 8. Go to Romans 8. Au monde spirituel. Romains 8. Romains 8. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Romans 8, verse 3. Römer 8. 3 to 5. Vers 3. Romans 8, 3. Verset 3 à 5. Mm-hmm. He said, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sent his own son in his likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Verse 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. Amen. Praise the Lord. Yeah. We are of the spirit. Wir sind vom Geist. Nous sommes de l'esprit. Amen. Amen. The earlier you know you are different, the better for you. Umso früher du weißt, dass du anders bist, umso besser für dich. Le plus vite que tu sais que tu appartiens à l'esprit, c'est ça sera mieux pour toi. Verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. For those that are of this world, things of this world will work for them. Die Leute, die von dieser Welt sind, Dinge, die von dieser Welt sind, werden auch für sie funktionieren. Et verset 5 nous montre aussi que les gens qui appartiennent dans ce monde, pour eux, les choses mondaines vont fonctionner. He said, but they that are of the spirit, the things of the spirit. Are you getting it? Diejenigen, die aber vom Geist sind, für die werden nur die geistlichen Sachen funktionieren. Verset 5 nous montre aussi que les gens qui sont concentrés aux choses spirituelles, pour eux, seulement les choses spirituelles vont aussi fonctionner. It is heaven it is that will work for you. Himmlische Dinge werden für dich fonctionner. Seulement les choses célestes vont fonctionner pour toi. Amen. And your mind should be full, to be occupied by heavenly things. Und deine Gedanken sollen umgeben sein von himmlischen Dingen, von Christus Jesus. Et tes pensées doivent être remplies des choses célestes, et c'est Jésus-Christ. Those that are of this world, those that are of the flesh, their mind is full of the system of this world. They know the in and out of it. But it's a pity, God's children. They don't even know anything once it comes to Christ's word. Die von der Welt sind, die kennen die Wege dieser Welt. Die eignen sich die Wege dieser Welt an, damit sie vorankommen. Aber es ist schade, dass die Kinder Gottes die Wege des Königreiches eben nicht kennen und sich nicht dafür interessieren. Et les gens de ce monde, eux, par exemple, ils connaissent toutes les choses de ce monde. Mais c'est très triste de voir que les enfants de Dieu, eux aussi, sont conscients des choses mondaines, mais ils ne savent rien sur les choses spirituelles. For to be carnally minded is dead. No, if your mind is full of the system of this world, remember, woe unto the earth is dead. Aber erinnert euch, wehe dieser Welt, weil wenn unsere Gedanken voll vom Fleisch sind, werden wir auch das Fleisch, wenn wir auch Fleischergebnisse erwarten müssen. Et rappelez-vous de à Apocalypse 12 où Dieu a averti le monde. Et c'est ça pourquoi si tu attends seulement les choses mondaines, là tu attends la mort. You know how your mind is full of this world. Wisst ihr, wie eure Gedanken voll sind von dieser Welt? Et vous savez comment votre pensée sont remplies. You know how when you are carnally minded. Wisst ihr, wenn ihr fleischlich gesinnt seid? Tu sais quand tes pensées sont charnelles? It covers everything. Es umgibt alles. Et ça couvre tout. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. How many can I say? The result you are expecting, Christ or fail. Amen. Pass or fail. That's what you expect. That is what everybody expects. But what are you expecting? If your mind is full of, if you are expecting pass or fail, you are carnal. Wenn wir beispielsweise das Bestehen oder Nicht-Bestehen erwarten und nicht einfach nur Christus erwarten als unser Ergebnis, dann sind wir fleischlich gesinnt. Si tu te concentres toujours sur que tu passes ou bien tu échoues, c'est là où tu es charnel. Religion would say expect pass. That's very good. Religion würde sagen, that is positive thinking. We don't think positive. Amen. I think Christ. Amen. Christ occupied me. Amen. Are you getting it? Amen. I don't speak positive. Amen. That is flesh. The flesh profited nothing. Die Religion würde sagen, denke positiv, meditiere darauf, dass du bestehen wirst, Psychologist. Aber im Königreich Gottes ist unser Ergebnis immer wieder Christus. Wir denken nicht positiv, sondern wir denken einfach nur Christus. Wir sind erfüllt von Christus. Deswegen denken wir über ihn nach und nicht über positive Gedanken, die uns bei Laune halten. Et les gens religieux, ils disent toujours que tu dois attendre, que tu dois expecter que tu vas passer dans tes examens, par exemple. Mais ça, ce sont des pensées positives. Nous, on ne pense pas positif, mais on pense Jésus-Christ. Et puis c'est lui, même si tu passes, mais tu échoues, tu as toujours Jésus-Christ. Et puis c'est ça la vraie victoire. Praise the Lord. Amen. Amen. We'll get it. Amen. But today... It's okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 5, it talks about the flesh and the spirit. Geht's um Fleisch und geht's um das Fleisch und den Geist. Verse 5 parle de la chair et de l'esprit. Are you getting it? Mm-hmm. He said that of the flesh and then that of the spirit. Das vom Fleisch und das vom Geist. La chair et l'esprit. Of the spirit is heavenly. Vom Geist ist himmlisch. De l'esprit, c'est céleste. Of the flesh is earthly. Vom Fleisch ist irdisch. De la chair, c'est céleste. Amen. Amen. If you allow your mind to be occupied by the old man, the old system, you have been delivered from there. Wenn wir zulassen, dass unsere Gedanken eingenommen sind vom alten Menschen, vom alten System, obwohl wir doch errettet worden sind aus diesem System. Et c'est ça pourquoi tu n'as pas laissé tes pensées être remplies de l'homme ancien, parce que tu as été libéré de l'homme ancien. He said, we are after the Spirit, and we should mind the things of the Spirit. Our mind should be full of Christ. That is how you mind the things of the Spirit. If your mind is full of Christ, that is how you mind it. Anything at all, you remember Christ. If even no matter what, if even you are sleeping, you know, anything, you are waking up, you wake up with Christ, you go to bed with Christ. Mm-hmm. Think, if there's nothing to think of how the finished work. Mm-hmm. The finished work of Christ, how he loves you. You will smile, Mukele, and fall asleep. Wenn wir unsere Gesinnung auf Christus haben, auf den Geist haben, wenn wir unsere Gesinnung auf dem Geist haben, nach dem Geist trachten wir nach Christus, trachten wir nach dem, was er für uns getan hat. Und darüber denken wir immer wieder nach, ne? In all unserem Tun, auf der Arbeit, in unserem Einschlafen, in unserem Aufstehen. Und dann werden wir auch mit Frieden und Freude einschlafen können, mit einem Lächeln. Et tu es toujours concentré aux choses célestes. Si tu as toujours Jésus-Christ dans tes pensées, tu le fais quand tu fais tout avec Jésus-Christ. Comme par exemple, tu penses seulement de Jésus-Christ, même si tu dors ou bien si tu fais quelque chose. Mais même s'il n'y a rien à penser, tu penses toujours à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et puis là, tu vas être satisfait puis content. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if your mind is full of how I'm going to solve this, I'm going to do this, what is this? This is my son, this is my boy, this is my girl, this is my wife, this is my... You know, your mind is full of... You know, since, you know, the day you became born again, that very day, you are no longer responsible for yourself. Wenn unsere Gedanken die ganze Zeit auf diesen ganzen Dingen liegen, die wir noch erledigen wollen, die wir noch tun wollen, die wir noch reparieren wollen, die wir noch beheben wollen, die ganzen Menschen... Ah, it is going to work. Dann werden wir nicht in der Ruhe von Christus wandeln können, sondern Amen. Genau, seitdem du wiedergeboren worden bist, an dem Tag, als du wiedergeboren wurdest, hast du diese Verantwortung für dein Leben sozusagen abgegeben. Und es ist der Herr, der diese Verantwortung für dein Leben hat. Er ist jetzt dein Leben. Nicht du managst dein Leben nicht mehr selbst. Et tu vas jamais être capable de te reposer en Jésus-Christ si tes pensées sont toujours remplies des soucis de ce monde. Par exemple, si tu te soucies sur ta mère ou bien tes parents ou bien ton mari, ta femme, tes enfants ou bien ton travail. Et tu dois aussi savoir que depuis que tu as été né de nouveau, depuis que tu as reçu ton salut, tu n'es plus responsable pour toi-même. Amen. Amen. You know, that's why the kingdom of heaven... It's about the king, the royal family, and the kingdom. Deswegen, if you can understand it, the king is always responsible for the royal family. Mm. Der König ist immer wieder verantwortlich. The royal family never, they are never responsible for themselves. Mm. They are under the umbrella of the king. The king serves every, the king is the doer of everything. That's why Jesus said in John 15, without me you can do nothing. Please let it be your homework. Der König ist verantwortlich. John 15, 1 to the end. Der König ist verantwortlich für die königliche Familie. Und genau, und deswegen sagt auch Jesus, dass wir immer wieder am Stamm bleiben sollen, in ihm bleiben sollen, weil wir ohne ihn nichts tun können. Et c'est ça pourquoi au royaume de ceux, il s'agit seulement du roi et la famille royale. Et c'est ça pourquoi il nous a dit aussi que sans lui, on ne peut rien faire. Dans Jean 15, il a dit ça. C'est ça pourquoi Jean 15, c'est notre devoir. Romans 8 from 6 to 13 says that our minds should be occupied by Christ. 6 steht, dass unsere Gedanken. You know, if you are worried, I will know what your mind is occupied with. Mm. Immediately I know that you are out of divine. Mm. Wenn du dir Sorgen machst, sind deine Gedanken voll von dieser Welt. Du bist voll, du bist vom Stamm weg und nicht bei Christus gedanklich. À partir du Roman 8, verset 6, on peut voir que Jésus-Christ nous dit d'avoir nos pensées à Jésus-Christ. Et puis si tu te fais des soucis, par exemple, là, ça montre que tu n'es plus connecté avec, avec Jésus-Christ. If you are sad, I will know immediately. If you tell me you are sad, I will know immediately the problem. Wenn du mir dann sagst, dass du traurig bist, werde ich das Problem direkt erkennen. Et si, par exemple, tu dis que tu es triste, je vais directement savoir connaître le problème. Your mind can never be in this natural world and be happy. Deine Gedanken können niemals in dieser natürlichen Welt sein und glücklich sein. Das funktioniert nicht. Tes pensées ne peuvent jamais être dans ce monde et que tu sois aussi content en même temps. You will always see those that have more than you. Du wirst immer wieder die sehen, die mehr haben als du. Tu vas toujours voir qui ont plus que toi. Remember, there is a song. When I look around me, I see my Lord Jesus. Mm. Who do you see? Mm. Amen. Mm. You know, if you see Christ 24/7, your joy, nothing can touch it. Es gibt ein Lied, wo wir sehen. You remind yourself of your Father. Wenn ich um mich herum schaue, sehe ich Jesus Christus. Und wir müssen uns fragen, was sehen wir, wenn wir uns herumschauen? Sehen wir Jesus Christus oder uns selbst? Oder das Fleisch? Und wir müssen unseren Fokus auf ihn haben, auf seine Liebe für uns. Il y a une chanson qui dit, il y a une chanson qui dit, si je regarde autour de moi, je vois seulement Jésus-Christ. C'est ça pourquoi tu dois te demander qu'est-ce que tu vois si tu regardes autour de toi, parce que tu peux pas être triste et puis avoir ta concentration en Jésus-Christ. You know, you got children. You are never alone. Amen. You are never alone. Tu bist niemals alleine. Les enfants de Dieu sont jamais toutes seules. Tu es jamais toute seule. Amen. You are never. Les Kinder Gottes, ihr seid niemals alleine. Tu es jamais toute seule. If the old were not alone, you are not alone. Wenn die Menschen im alten Bündnis nicht alleine waren, dann seid ihr auch nicht alleine. Si les enfants de Dieu dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, n'étaient pas toutes seules, à toi, tu n'es jamais toute seule. The Bible said, what they have, what you have is greater than what they have. Il sagt, dass was wir jetzt im neuen Bündnis haben, ist größer als das, was sie im alten Bündnis hatten. Et la Bible nous dit que ce que nous avons maintenant dans la nouvelle alliance, c'est plus grand que ce que les gens avaient avant. If they were not alone, Elisha again, for example. He said, those that be with us, though I cannot count them with my physical, I cannot see them, but I believe they are with me. I'm not alone. Gesagt, are you getting it? Die bei mir sind, auch wenn ich sie nicht zählen kann, auch wenn ich sie nicht zählen kann, physisch sozusagen. It's not what I see, but what I believe. Amen. Also sind immer noch viel zähliger als die vor mir stehen, weil es geht nicht um das, was ich sehe, sondern das, was ich glaube. Et Élisée a dit que même si je ne peux pas voir qui est avec nous, je sais que je suis dans la majorité avec le Seigneur. Another, the three Hebrew boys. Oui, drei hébreux jungs. I thank the Lord they threw them, they dumped them into that fire. Ich danke dem Herrn, dass sie in diesen Feuerofen geschmissen wurden. Et c'est la même chose avec les trois Hébreux. Ils ont été jetés dans le feu. In any situation that you are in. In jeder Situation, der today, du bist. Heute. The Lord is there with you. Der Herr ist mit dir da. You are never alone. Du bist niemals alleine. Et dans n'importe quelle situation tu te trouves, tu n'es jamais toute seule. Le Seigneur est avec toi. You know, those were not the three Hebrew boys by everything that they were alone until they got into the fire. Die drei Jungs würden vielleicht sogar denken, dass sie alleine waren. Aber als sie dann im Feuer waren, haben sie ganz. You know, the Lord was already with them before they dumped them to the fire. It's not because they were in the fire that the Lord came. Are you getting it? He said, angel goodness, angel mercy, they follow you everywhere. Are you getting it? Goodness and mercy shall follow you. Are you? You are never alone. They follow you. You know, I just, if the Lord open your eyes to see the host of angels that as you are moving, they are moving like this, follow you. Are you getting? You know that of Elijah. It was not when Elijah was in problem that they came. They were already there. They move with God's children. It's like the royal family. The royal family, they never walk alone. I don't know if somebody is getting something. Royal family, I'm coming here. Royal family never walk alone. They walk with their maidens, with guides. Are you getting it? That is the kingdom of, that is who you are. You never walk alone. In any way, you might even be seeing it. There's nothing greater. There's nothing bigger than that fire that those three boys that those three boys were in. The Lord was there. Amen. Are you getting it? And these people did not know that dropping them into the fire is dumping the Lord into the fire. The Lord was already with them before they dumped them into the fire. And in the fire, it was there. Amen. Amen. They turned the fire to ice cream. Auch in dem, bei den drei jüdischen Jungs sehen wir, dass der Herr war nicht nur erst bei ihnen, als sie im Feuer waren, sondern der Herr war schon bei ihnen, bevor sie im Feuer waren. Und genauso ist es auch bei Elijah, dass diese Engelssoldaten, die man nicht zählen konnte, die waren schon vorher bei ihnen, nicht erst als die syrische Armee vor ihm stand, nicht als der ersten Bedrängnis oder in Gefahr kam, waren diese Engel da, sondern die waren schon vorher da. Und genauso ist es auch bei uns, dass diese Engel uns immer wieder folgen, immer bei uns sind, dass Gutmütigkeit und Barmherzigkeit, diese Engel immer neben uns herlaufen, immer bei uns sind, in einer Vielzahl. Und in einer königlichen Familie. Genau, und das in einer königlichen Familie ist es auch so, dass, dass die königlichen die Menschen einer, dass die königliche Familie, also dass die einzelnen Personen der königlichen Familie nicht alleine unterwegs sind. Also sie haben immer ihre Dienstmägde, ihre Bodyguards, ihre Security immer bei sich. Die laufen niemals alleine rum. Da ist immer jemand dabei, der irgendwie für das und jenes verantwortlich ist. Und so genau ist es auch bei uns Kindern Gottes, dass der ganze Himmel sozusagen immer bei uns ist. Und die Leute, die drei hebräischen Jungs in das Feuer geschmissen haben, sie wussten auch nicht, dass die damit Jesus Christus, also den Herrn, mit also ins Feuer geschmissen haben, weil er ja schon die ganze Zeit bei ihnen war. Le fait que tu es jamais toute seule, Dieu a déjà prouvé ça avec des histoires différentes dans la Bible. Par exemple, l'histoire de trois Hébreux, eux, par exemple, ils ont été jetés dans le feu, mais Dieu n'a pas été là parce qu'ils ont été jetés au feu, mais il a déjà été là avec eux depuis le commencement. Et c'est comme ça aussi avec nous, les enfants de Dieu. Même l'histoire d'Élisée, ça nous montre ça comme Dieu n'a pas été avec Élisée quand il était attaqué par les armées syriennes, mais il a été avec Élisée dès le début. Et c'est comme ça aussi avec nous. Parfois, nous, on pense que Jésus-Christ est avec nous si nous avons le problème, mais il est là avant même le problème se manifeste. Et c'est ça pourquoi on doit savoir que les anges, bonté et la miséricorde nous suivent partout où nous sommes. Et puis, on doit aussi savoir que dans l'histoire des trois Hébreux, quand les païens ont jeté les trois Hébreux au feu, ils ne savaient pas qu'ils ont jeté Dieu personnel, donc Dieu lui-même au feu. Et ça montre que partout où nous sommes toujours avec Dieu. Praise the Lord. From verse 6 again. For to be carnally minded is dead. On lit maintenant verset 6 de Romains 8. But to be spiritually minded is life and peace. 7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the laws of God, neither indeed can be. Verse 8. Which? So then, they that are in the flesh cannot please God. You see that? Those, it's just it's like Hebrew, the way we read. Hebrew 11. Amen. He said, without faith, no man shall can please the Lord. The same thing here. So then, they that are in the flesh, are you getting it? If you are after the doctor's report, you can never please the Lord. Wenn du hinter dem Arztbericht her bist, kannst du dem Herrn niemals gefallen. Hébreux 11 nous dit déjà que si tu n'es pas dans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est comme ça aussi ici, verset 7 nous montre que si tu es dans la chair, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et c'est la même chose aussi avec si, par exemple, tu es toujours derrière le report du docteur, ça veut dire que tu es dans la chair. If you have to fail or pass or fail, you cannot please the Lord. Wenn es jetzt bestehen, nicht bestehen geht, dann wirst du dem Herrn nicht gefallen können. Si pour toi tu te concentres à l'échec ou bien que tu passes, tu peux pas plaire à Dieu. If you after what your body is feeling, the five senses, the pain is still there. I don't know how things, you know what you see, the news you are hearing. That is coming to you. Amen. Amen. If you are full of them, du cannot please the Lord. Kannst du dem Herrn nicht gefallen. Et si tu es toujours guidé par tes cinq sens, par ce que tu sens, ou bien ce que tu vois, ce que tu es en train de vivre, tu es toujours guidé par la chair et tu ne peux pas plaire à Dieu. You know, God's children, we hate to be in that position of believing Christ. Wir Kinder Gottes mögen es nicht, hassen es sogar, in der Position zu sein, wo wir Gott vertrauen müssen. Uns gefällt es nicht. Et beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas être dans la position où ils doivent croire Jésus-Christ. Amen. We don't like it. And you know, because we are not used to the system of Christ. You get it. You can see Abraham, no child. He was called the father of many nations for years, for more than 20 years. Are you getting it? And so, you know, we are not used to it. We don't like it. We only want it to be normal, to be natural. You know, natural. Things that are normal should even be boring to you. Und wir wollen die Dinge normal verlaufen. Und, if you don't need to believe Christ for anything, it should be boring to you. Und wir wollen die Dinge eher normal haben. Wir wollen nicht so wie Abraham vaterlos sein, 20 Jahre und dem Herrn vertrauen, dass er unser Versorger ist in allem. Sondern wir wollen einfach ein ganz normales Leben haben. Aber eigentlich sollte es für uns langweilig sein, ein normales Leben zu führen. Wir sollten eigentlich danach streben, immer im Glauben zu wandeln und dem Herrn immer für jede Kleinigkeit vertrauen zu müssen. Et très souvent, les enfants de Dieu ont du mal d'être dans la position où ils doivent avoir la foi en Jésus-Christ parce que très souvent, c'est vraiment dur pour la chair et c'est ça pourquoi beaucoup des enfants de Dieu préfèrent des choses normales, des choses naturelles, quelque chose que ce n'est pas vraiment difficile pour la chair, mais ça, ce n'est pas le système du Christ. C'est ça pourquoi nous devons savoir que... La même chose comme avec Abraham, par exemple, qu'il a vraiment, il a eu besoin de la foi pour croire qu'il va être un père d'une grande nation. Mais nous, on préfère toujours quelque chose de facile. Are you getting it? Imagine the three Hebrew boys before that man, before that king. And those three Hebrew boys will tell the king, this fire will not even burn us, but you, will burn you. You understand me? You know, don't they will say, what are you talking about? Stellt euch vor, die drei Burschen, wie sie vor dem König stehen und sagen würden, diesen Feuerofen, den du uns schmeißen wirst, dieses Feuer wird uns nichts anhaben, es wird wie eine leichte Sommerbrise sein, aber dich und deine Leute wird es verbrennen. In 0, nichts. Imagine-toi que les trois Hébreux disent à Nebuchadnezzar que le feu où il veut que les trois Hébreux entrent, c'est rien pour eux, c'est comme l'été pour eux. Mais pour toi, c'est toi la personne qui va brûler dans ce feu. Mais pour nous, on peut pas le monde naturel ne peut pas le croire parce que naturellement, il n'y a rien à voir que c'est vraiment la réalité. Allow Christ's word to be interesting for you. Lass zu, dass das System und die Welt von Christus interessant für dich ist. laisse que le système de Christ soit intéressant pour toi. Go to Romans 4. Romains 4. Romains 4. Praise the Lord. Alléluia. Romains 4, verset 16. He said, therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. 17. 17. As it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Are you getting it? Things that the natural mind will say is over. So I'm saying it's still there. Dinge, wo der natürliche Verstand sagen würde, es ist vorbei. Verset 17, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. You know, we love to, we don't love, we will not love this. Wir lieben das nicht. Mais nous, on n'aime pas ça. We will even see ourselves as a liar. Wir würden uns so als Lügner sehen. On va se, peut-être on va se voir comme des menteurs. What you know, the five senses he said, there's nothing there. Die fünf Sinne sagen ganz klar, da ist nichts. Nos cinq sens nous dit qu'il n'y a rien là-bas. But Christ is saying, I'm here. Aber Christus sagt, ich Christ bin da. Is always there. Nothing Christus can ist immer da. Mais Jésus Christ dit que moi je suis là, je suis toujours là. Rien peut te séparer du Christ. Amen. It is true when the doctor says there's nothing there. It's true. Because for unbelievers it is true because they don't have Christ. But for you that have Christ, nothing can take Christ away from there. Amen. Are you getting it? Wenn die Ungläubigen sagen, da ist nichts, wenn sie tot aussprechen, denn sie sind tot, sie werden nicht das Leben aussprechen können. Für dich als Kind Gottes, ihr seht das Leben, ihr seht den Glauben, weil ihr nur das habt. Si par exemple le docteur te dit qu'il n'y a plus d'espoir, pour eux c'est la vérité parce qu'eux ils n'ont pas Christ, mais pour toi c'est un mensonge parce que toi tu appartiens à Jésus-Christ et tu sais que tu es déjà guéri, tu as la guérison en toi. Praise the Lord. Hallelujah. Which call it those things which be not as though they were. Those things that five senses cannot even reveal. The five senses can we say no, there's nothing. But Christ is saying I'm here. Because nothing can take me away from you. I'm still here. Der das, was nicht ist, ruft, als wäre es da. Und so ist es auch bei so ist es bei Christus, dass er immer noch, dass er immer wieder sagt, ich bin da, auch wenn die Welt, die fünf Sinne nichts sehen. Verset 17 nous dit Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Puis c'est ça, c'est ce que Jésus-Christ nous dit jusqu'aujourd'hui. Bien que le monde ne peut pas me voir avec les cinq sens, j'existe toujours, je suis toujours là. Faith is Christ. Der Glaube ist Christus. La foi est Jésus-Christ. Amen. Amen. Whatever he wants to give you to bring it into the physical world, it is himself. Was immer er dir geben will, um es in die um es zu manifestieren, ist er selbst. Et tout ce que Jésus-Christ veut te donner, et tout ce qu'il veut manifester au monde naturel, c'est lui-même. The natural eye can never see it. Die natürlichen Augen können das nicht sehen. But you can see it. Aber du kannst es sehen. Les yeux naturels ne peuvent pas le voir, mais toi tu peux le voir. Are you getting it? And you know. And you should be able to see. Du sollst in der Lage sein, es zu et sehen. Tu dois être capable à le voir. Amen. Amen. And you should understand it. Du sollst das verstehen. Et tu dois le comprendre. You should know it. Du sollst das kennen. Tu dois le connaître. It's not I just think it, but I know it. And I don't just think it, I know it. Du musst es wissen. I don't just say it, I know it. Du musst es nicht nur sagen, sondern wissen. Et tu dois pas seulement le dire, mais le connaître, le savoir. Are you getting it? He is everything. Er ist alles für seine Kinder. Jésus-Christ est tout pour ses enfants. Amen. The only person that can say no, it is over, is you. Die einzige Person, die sagen kann, es ist vorbei, das bist du. La seule personne qui peut dire que c'est fini, c'est toi. Amen. Amen. You know, we don't again, we don't like that position that, you know, that we have to just say, that you see that you are, it's finished. And we don't like it. Position. We want to be in that place where I don't even need to believe, to depend on him fully, but I have it. Are you getting it? Mm. Where the doctor will say everything is good. Where the your results reports from your results from school will say everything is good. Mm. Are you getting it? Where you will have everything that you know your account will say everything is good. Mm. You don't want that position where or that the position where you know where Paul and Silas will not be thrown into prison. Mm. You remember them. Are you getting it? Where the three Hebrew boys will not be thrown into fire. You don't, God, children, we don't want to go to that area at all. You know, until you are there, if you are not there, you know, the other side should be boring to you. Mm. Actually, that side should be interesting. I say, no, oh, daddy. Hey. How many years now? It's interesting. How Satan and his angels will be squeezed with your victory. Amen. Are you getting it? Amen. Und als Kinder Gottes mögen einige von uns es nicht in dieser Position zu sein, wo wir dem Herrn vertrauen und glauben müssen, wo es sozusagen keinen Plan B und C und D gibt, um wenn das mit Christus eben nicht klappt oder so, dass wir unser Vertrauen immer noch auf einen Arztbericht, auf einen Abschluss oder auf irgendeine versprochene Sache setzen können. Aber für uns sollte es langweilig sein, wenn wir eben nicht unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Hoffnung in Christus stecken müssen, sondern noch andere Wege und Ziele haben können außerhalb von ihm. Und beaucoup des enfants de Dieu ont des difficultés à être dans la position où ils dépendent vraiment à Jésus-Christ, parce que très souvent ils veulent être en Jésus-Christ, mais toujours avoir des succès dans ce monde ou bien avoir tout dans ce monde. Par exemple, tes études fonctionnent bien, tu as tout ce que tu veux, tu n'as pas vraiment besoin de croire ou bien d'être dans la foi pour avoir ce que tu as maintenant. Mais comme ça ne fonctionne pas, ça doit même être ennuyant pour toi. Tu dois toujours être dans la position où tu veux vraiment être dans la foi pour Jésus-Christ, où tu peux dire même que le diable est même il est fâché, il ne sait pas qu'est-ce que faire, quoi faire, parce que tu es toujours en Jésus-Christ. Et c'est ça, c'est qui est vraiment important. You know, we always want it to be where the doctor will say, achieve it. Are you getting it? Mm-hmm. Oh, you know, the doctor will try his best and he can see that there is nothing working. Mm-hmm. Then the Lord will say, I'm here. I'm still here. I don't know if somebody's getting it. Amen. You will fail and fail and fail and nothing is working. To remember that you cannot even remember. Mm-hmm. Nothing. You know, we don't want to get to that position where it is only Christ alone. Wir wollen nicht an den Punkt kommen, wo es halt nur noch Christus ist, wo nur noch Christus unsere Lösung ist, wo der Arzt schon aufgegeben hat, wo die Schule oder wo der Abschluss nur noch, wo es noch ein Wunder braucht. Et très souvent, on refuse, puis on évite d'être dans la position où on dépend 100% de Jésus-Christ, où on a besoin de Jésus-Christ lui-même pour faire nos études, même pour les résultats du docteur, parce qu'on préfère que le docteur dise que j'ai tout résolu, tu es déjà guéri, tout va bien, mais on refuse d'être là où le docteur dit que c'est fini, il n'y a plus l'espoir, et là où Jésus-Christ a maintenant la possibilité de démontrer sa grandeur. He said, who against hope, believe in hope. Jesus, we don't want to be there. Under. Amen. Mm-hmm. Nothing to hope for. Es gab nichts, no hope God. Abraham hoffen konnte in Vers 18. Da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung no geglaubt. No man want to be in that position. Aber niemand will in einer hoffnungslosen Situation sein. Verset 18 nous dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc ça montre qu'il n'y avait plus l'espoir pour Abraham. He said that he might become the father of many nations, according to that which was spoken. According, you see there, it is according to the body of Abraham. But according to what was spoken, according to the word of Christ. things work for us according to Christ, according to the word of Christ, and not according to our life, according to our body. Und hier steht gemäß der Zusage des Herrn, nicht gemäß dem. It's not according to your report or result. Hier steht gemäß der Zusage des Herrn, gemäß des Worten des Herrn, nicht gemäß deiner Gesundheit, gemäß deines Körpers, gemäß deines Abschlusses oder gemäß deines Aussehens, sondern gemäß der Zusage des Herrn. Darauf kommt es an. Was sagt der Herr? Très souvent, on veut que tout ça soit facile pour nous, mais on ne veut pas que ça soit, tout ça soit à travers de Dieu, où nous avons besoin de Dieu pour qu'il fasse tout. He said, I've been no weak in faith. He considered not his own body now dead. Praise the Lord. Amen. You know, if I tell you how I'm, you know, I spoke to Tania concerning how I, you know, before my knowing the truth, how the Lord have been helping me with faith, believing the impossible. That has been my life. Even when I was not even having a relationship with Christ, the Lord just brought me up that way. My sister, they that are believe, they were believers, and I was not a believer. But once it comes to believing something that God have done it, I'm unmovable. Und ich habe auch mit meiner Tochter darüber gesprochen, wie, bevor ich sogar die Wahrheit wusste, schon sehr stark war, wenn es darum ging, an Dinge zu glauben und festzuhalten, dass der Herr Dinge schon getan hat. Dass selbst meine ganzen religiösen Schwestern, die konnten, oder Geschwister, die konnten sich immer, die waren immer sehr verwundert darüber, dass ich mich so krass immer in die Dinge reingebissen habe, die der Herr gesagt hat, auch wenn ich die Wahrheit nicht wirklich kannte oder auch nicht so krass gläubig war wie sie, aber dennoch, wenn ich wusste, dass der Herr etwas gesagt hat, was versprochen hat, habe ich das geglaubt, bis zum bitteren Ende. Et avant que j'aie ma relation avec Jésus-Christ, il m'a déjà préparé d'être capable à croire aux choses impossibles. Même mes sœurs qui ont été religieuses, ils n'étaient même pas capables à croire aux choses qui sont impossibles. Mais moi, depuis que j'étais petite, je pouvais le faire et puis je pouvais voir que Dieu m'a préparé pour l'avenir. You know somebody that was like that, the centurion man. Wisst ihr, wer auch so war? Der römische Hauptmann. Do you get it? The centurion man. Der römische Hauptmann. He was not even having covenant with God. Der hatte noch nicht mal ein Bündnis mit Gott. That was why I was like that. Hat er geglaubt und so war ich auch früher. La personne qui était aussi comme moi, c'est le Romain dans Jean qui a complètement cru puis il a mis sa foi en Jésus-Christ. C'est comme ça moi aussi j'ai été. I don't need to tell you the story. There are many. Amen. Viele Geschichten. Maybe one after the other, you'll be getting it. Amen. Amen. I'll be releasing it. Amen. Amen. Praise the Lord. Ich werde nach und nach einige von euch davon teilen, wie wir im Glauben wandeln. Amen. Et je vais commencer à partager comment on peut marcher dans la foi. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at Abraham here. Wenn wir uns Abraham hier anschauen. Si on voit par exemple Abraham. Verse 20 says he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. He staggered not. Er zweifelte nicht. What Abraham had. Abraham what we have today is greater than what Abraham had. Abraham was having only 5 ways. He was able to stand and believe. Today we are having millions. We can hardly stand. Abraham hatte nur 5 Worte, so soll dein Same sein. Darauf hat er sich verlassen und darauf hat er gebaut. Und es hat gereicht für ihn. Aber heute haben wir so viele Worte und können dennoch nicht festhalten und vertrauen. On peut voir que Abraham, par exemple, il avait seulement 5 mots de Dieu. Dieu l'avait promis qu'il sera un père d'une grande nation. Puis c'est seulement ça, c'est qu'il avait écouter, entendu de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des millions de paroles, nous ne sommes toujours pas capables à croire ce que Dieu nous a promis. En verset 21, il dit, « Being fully persuaded that what he had promised, He was able also to perform. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22. Verse 22. And therefore it was imputed to him for righteousness. Mm-hmm. Now it is not written for his sake alone, but it was imputed that it was imputed to him, but for us also, who to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Christ Jesus, our Lord, from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Back to Romans 8, please. Quickly go to Romans 8. Amen. Amen. Amen. Romans 8 again. Römer 8 nochmal. Romans 8. Are we there, please? Verse 8. Verse so 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. Believe Christ Jesus. Mm-hmm. That's how you please God. Die im Fleisch können Gott nicht gefallen. Na, glaubt an Jesus Christus, so gefallen wie dem Herrn. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc si tu vis dans la foi, tu vas plaire à Dieu. Amen. Believe Christ is your result. Glaube daran, dass Christus dein Resultat ist. And nothing can take him away from you. Und nichts kann an dir das wegnehmen. Crois que Jésus-Christ est ton résultat, puis que rien peut te séparer de lui. That is how you please God. So gefallen wir Gott. Et c'est comme ça tu plais à Dieu. Are you getting it? That you believe that Christ is the report from the doctor. Glaube, or from anywhere at all. Das that is how you please God. And that no one can take Christ away from you. Amen. Amen. Glaube, no, it's not about the body, it's about Christ. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Yeah, it's not about the body, it's about Christ Jesus. Mm-hmm. But we always see the body. Mm-hmm. Take your eyes away from the body. Mm-hmm. The body can be the paper, the report, the result. Are you getting it? Mm-hmm. It's they are the body that you see. Mm-hmm. The fig tree was the body that Jesus saw. Are you getting it? Mm-hmm. I don't know the body that you are seeing today. Mm-hmm. Don't you take your eyes away from that body. Mm-hmm. It's not that. It is the Christ himself. That is the real, that nothing that is unchangeable for you. Amen. And that's why the result is Christ and nothing can change it. Der Bericht ist Christus und nichts kann das ändern. Der Bericht ist das Ergebnis in Christus. Amen. Und schau auf Christus und nicht auf das Fleisch, und so werden wir dem Herrn gefallen. Ton résultat est toujours Jésus-Christ, c'est pourquoi tu dois arrêter de voir l'extérieur ou bien le corps. L'extérieur peut être par exemple le résultat du docteur, ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais toi tu dois savoir que Jésus-Christ c'est lui qui est tout pour toi. Praise the Lord. In verse 9, it says, but you are not in the flesh. Verset 9. But in the spirit, if so be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is not of his. Amen. Praise the Lord. Amen. And if Christ be in you, this, the body is dead. When Christus in euch ist, ist der Körper tot. Because of sin. But the spirit is alive. It's life. Because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12 said, therefore, brethren, you are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. You are debtors to live after the spirit. Is that verpflichtet? Not after the flesh. Nothing, guys. You know, to you leave. You know what is debtor? Mm-hmm. If you are owing somebody, you have to pay. Mm-hmm. What you are now owing, are you getting it? Mm-hmm. You are now. You are owing to live in the spirit. Wir sind es schuldig, im Geist zu leben. That is the money you are owing now. Das ist das Geld. That is why you must live in the spirit. Sie müssen im Geist leben, um diese Schuld zu begleichen. Et c'est totalement ta dette de vivre maintenant dans l'esprit. Mm-hmm. C'est la seule dette que tu as d'être dans l'esprit. C'est plus l'argent, mais quelque chose comme ça. Amen. Remember, Jesus said to Nicodemus in John 3:12. Meaning there is a difference between earthly things and heavenly things. That's in John 3, verse 12. Amen. Genauso wie Jesus zu Nikodemus gesagt hat, es gibt einen Unterschied zwischen geistlich und fleischlich, Geistleben und Fleisch zu leben. Et comme dans l'histoire de Nicodème, Jésus-Christ a expliqué qu'il y a une différence entre vivre céleste ou vivre terrestre. He said, if I tell you earthly things, you cannot believe. How can you believe heavenly things? Er sagt, wenn ich euch irdische Dinge sage, ohne die nicht verstehen könnt, wie soll ich euch dann himmlische Dinge sagen? Ihr versteht sie. That's why when you are speaking to unbelievers, they cannot get it. Because your words, they are heavenly things. Amen. Heavenly words. Und deswegen, wenn du zu Ungläubigen sprichst, werden sie das nicht verstehen können, weil deine Worte himmlische Worte sind. Et Jésus-Christ, il a dit que si je vous explique les choses, ces choses, et puis vous ne comprenez pas, ce sont déjà les choses terrestres. Comme une fois, si je vous explique des choses de cieux, est-ce que vous allez être capable à croire? Et puis c'est la même chose avec si vous parlez avec les incroyants. Eux, si vous parlez, ils ne sont pas capables à comprendre parce que vos paroles sont des choses célestes. Once you are born into Christ's world, you learn to stop doing things in the spirit and no longer in the flesh. Wenn wir im Geist sind, lernen wir, wenn wir in Christus sind, lernen wir Dinge im Geist zu machen, nicht mehr im Fleisch. Et si nous sommes en Christ, on apprend de faire les choses en esprit et pas dans la chair. Flesh is earthly. Fleisch ist irdisch und der Geist ist himmlisch. La chair est terrestre et l'esprit est céleste. To do things in the flesh is like Israelite journey. Dinge im Fleisch zu machen for God's children wird dafür sorgen, dass Dinge sich verzögern, dass Dinge immer länger und länger und länger brauchen. Et si tu fais les choses dans la chair, c'est comme si tu es en train de vivre le voyage de peuple, du peuple Israël. Amen. To do things, you know, you are forbid to live in the flesh. Forbid it. Amen. And to do things in the flesh, it's like Israelite journey for God's children. You continue to go around. You never get there. Immer wieder im Kreis laufen und nicht ankommen. Und deswegen sollen wir uns das verbieten, das zu tun, diese Zeit zu verschwenden. Et toujours quand tu es dans la chair, tu es en train de retarder les choses, tu n'avances pas, c'est comme si tu fais seulement des tours, tu fais seulement des cercles. Oui, des cercles, mais tu n'avances pas, c'est un grand problème. Remember the first church, their journey. Gleich an die erste Gemeinde. Their journey. Ihre are you getting Reise out of Egypt? Aus Ägypten heraus. To the promised land. Das verheißene Land. The first church. Amen. They were all destroyed in the wilderness. Sie wurden in der Wüste alle zerstört. Et rappelez-vous à la première église, c'était le peuple Israël qui ont été libérés d'Égypte, mais eux, parce qu'ils ont fait les choses dans la chair et pas dans la foi, beaucoup de gens sont morts au désert. We are still on that journey today. Same journey. Auf dieser gleichen Reise. And the Bible warns us of one thing. Die Bibel warnt uns vor einer Sache. Hebrew 3, Hebrew 4. He said, fear. Fürchtet euch. Fear. He said, there is one fear there. Eine Furcht sollen wir haben. Go there, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. On va lire Hébreux 3, 4. Hébreux 4. Où Dieu nous dit qu'il y a seulement une chose qu'on doit craindre. Amen. Craindre. He said, let us therefore fear, lest a promise be left us of entering into the rest, to his rest. Any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. You know, if I speak to you and you don't believe, if you don't mix it with faith, it will do nothing. Wenn ich zu euch spreche, ihr nicht glaubt, wenn ihr das Gesprochene nicht mit Glauben vermischt, dann nützt es nichts. On vient de lire Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, ça montre que si tout ce que je suis en train de prêcher par le Saint-Esprit, tu ne crois pas, tu ne les mélanges pas avec la foi, là, ça ne sert à rien. I never speak on my own. Whatever I say out is never coming from me. It's like someone, you know, praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? And if you, until you mix it, you said they were also, they heard the message, but they refused to mix it with faith. Ich spreche niemals von mir selbst heraus. Wir hier auch lesen, dass diese Leute haben das zwar gehört, aber sie haben das, was sie gehört haben, nicht mit Glauben vermischt, um es nämlich zu glauben. Et quand moi je parle, je dis jamais quelque chose sans le Saint-Esprit. Et on peut le voir aussi avec Samuel, il a parlé, mais les gens n'ont pas cru parce qu'ils n'ont pas mélangé les paroles de Samuel avec la foi. You know, Satan knows if you believe. Der Satan weiß, ob du glaubst. Le diable, il sait si tu crois ou pas. Christ knows if you believe. Christus weiß, ob du glaubst. Le Christ sait si tu crois. Amen. Verse 3 says, for we which have believed do enter into rest. As he said, verset 3, as I have spoken in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works we are finished from the foundation of the world. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to rest. Er möchte, dass wir uns ausruhen. Dieu veut qu'on se believe repose. Believe and trust him, please. Amen. Lui, fais-lui confiance. Amen. In Glauben und Vertrauen. Again, to do things in the flesh is like Israelite journey. Dinge im Fleisch zu tun wird Dinge verzögern. Si tu fais quelque chose dans la chair, tu fais les choses en retard, tu mets les choses en maybe retard. Maybe I will go there. It's now I wanted to go into it. What I said, I will. Amen. You know, last Wednesday I talked about our savings. Letzte Woche Mittwoch habe ich über unsere Ersparnisse gesprochen. How did? Okay. Semaine passée j'ai parlé de nos épargnes. How the Lord gave us this house. Wie der Herr uns dieses Haus gegeben comment hat. Dieu nous a donné cette maison. There's a difference between saving in the flesh and saving in the spirit. Es gibt einen Unterschied zwischen sparen im Fleisch und sparen im Geist. Il y a une différence entre épargner dans la chair et épargner dans l'esprit. Remember John 6:63. Jesus said the flesh profited nothing. Achieving things in the flesh does not belong to Christ's children. Erinnert euch an das, was Jesus sagt in Johannes 6,63, dass das Fleisch nichts nützt. Denn wir haben versuchen, Dinge im Fleisch zu machen, nützt nichts. Wir haben jahrelang im Fleisch versucht zu sparen. Et même Jésus-Christ, il a dit dans Jean 6,63 que la chair, ça sert à rien. Et nous, nous avons essayé beaucoup des années de faire des choses dans la chair. Amen. Jesus came to teach us how to live his life. Jesus kam uns beizubringen, sein Leben zu leben. Wir haben ein übernatürliches Leben heute. Jesus Christ, il est venu pour nous montrer comment vivre en esprit. Puis aujourd'hui, nous avons des vies surnaturelles. And that life is belongs to somebody, and that somebody is Christ Jesus. Und dieses Leben gehört jemandem. It is his property. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Es ist sein Besitz. Et nos vies appartiennent à une personne, et puis cette personne est Jésus Christ. C'est son bien. He is to teach you, he is to show you, to reveal to you how to live that life. Er muss dir offenbaren und zeigen, wie man dieses Leben führt. C'est lui qui te montre, puis il te révèle comment vivre dans sa vie. You know, the manufacturer of this of television, for example, if they know once they want to teach you how to operate it, it's so. Because they are the manufacturer. For them to teach you is so easy and, you know, interesting. You understand? Because they made it. Christ is who you are. And he is the only one that can direct that life. No one. In that of television, people can guess. You understand me? But that of life, it belongs to him alone. Amen. Oh, no, there's no, guessing never work. Amen. You know, that's why you don't stumble into his way. Are you getting it? Yeah. that you grace. Okay, maybe if I do it this way, but I tried this way. In the natural world, on the television, maybe you try this way, it will not work. Mm-hmm. But that of Christ, it doesn't, it's not like that. Mm-hmm. He is the only one that is in charge. Amen. I must be in charge. Wenn du beispielsweise einen Fernseher hast von Sony und dir, dann wird die Person, der Sony-Vertreter, der diesen Fernseher programmiert hat, den gemacht hat, der wird dir am besten erklären können, wie man diesen Fernseher bedienen kann. Er wird dir alle Tricks und alle Sachen, die du dazu wissen musst oder wissen kannst, vollkommen auslegen können, dir erklären können. Aber wenn dieser Sony-Vertreter beispielsweise nicht dabei ist, was er ja auch normalerweise nicht ist, wenn du einen Fernseher kaufst, dann kannst du dich auch vielleicht so durchmogeln und gucken und einfach ein paar Knöpfe drücken und auf einmal geht der Fernseher an und nochmal drücken, ah, okay, jetzt kann ich sogar was aufnehmen oder hier, ach so, jetzt kann ich sogar was speichern und du wirst dich irgendwie durchmogeln können, wenn du es einfach selber versuchst. Aber im Königreich des Himmels funktioniert das so nicht. Du kannst dich nicht durch das Leben von Christus durchmogeln, ohne dir von dem Herrn, von Christus selber erklären zu lassen, wie du dieses Leben zu führen hast. Du kannst dieses Leben unabhängig von ihm nicht führen. So wie du unabhängig von Sony beispielsweise den Fernseher bedienen könntest und trotzdem Fernseher gucken kannst, problemlos. Das ist halt dieser Unterschied, dass du bist halt auf ihn angewiesen, um dieses Leben zu führen. Sonst funktioniert das nicht. Je prends l'exemple maintenant. Elle a pris l'exemple de la télévision, mais je prends l'exemple d'un portable, c'est plus facile à comprendre. Si par exemple tu connais la personne qui a construit ton portable, ça sera plus facile à comprendre comment ça fonctionne parce que c'est cette personne lui-même ici. John 15. Go to John 15. Où tu dois appuyer pour savoir comment avancer. Mais si par exemple, tu achètes le portable et mais tu sais pas, tu connais pas la personne qui l'a construit, c'est toi-même qui peut essayer comment avancer. Tu peux essayer où je peux appuyer, donc c'est pas grave. Mais au moment du Christ, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux pas seulement essayer ou appuyer ou ne pas aller, quoi faire ou pas, qu'est-ce que tu peux pas faire. Chez lui, au moment du Christ, si tu dois aller au Créateur, la personne qui a tout créé, parce que c'est lui qui est la personne qui peut tout expliquer pour que tu avances. Praise the Lord. Amen. Learn to remain in Christ. Lernen, Christus zu bleiben. That's the fight you have to fight. Dafür Amen. Musst du kämpfen. Apprenez de rester en Christ, c'est ça le combat que vous devez faire. The fight of the good faith. Der gute Kampf des Glaubens. The good faith, the fight to believe Christ Jesus. Mm-hmm. The fight to remain in him. Der Kampf in ihm zu bleiben. La bon combat de This la foi. Fight. Le bon combat de la foi. I am the true vine. And my father is the husbandman. Jean 15. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch in me, every branch that beareth fruit, he purgeth it. Jean 15. That it may bring forth more fruit. You are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me and I in you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Lernt Dinge in Christus Jesus zu tun. Apprenez de faire les choses en Jésus Christ. Amen. Amen. Allow him to help you to take decisions. Lass zu, dass dir hilft, Entscheidungen zu treffen. Laisse qu'il t'aide à prendre des décisions. Amen. Amen. He said, abide in me, verse 4, and I in you. Verset 4. As a branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you, except you abide in me. Verse 5. I am the vine, you are the branches. He that abided in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time, my son here have to go to Bielefeld also today. No, I'm not going out tomorrow. Hey, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Maybe let us go a little bit forward and we close. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because Papa is very strong. Tomorrow is going very early. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, without me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. We say for years upon years. Wir haben jahrelang gespart. We were digging one hole to cover another hole. Und wir we'll haben on Sunday. Ein Loch gegraben. Somebody did it. Um ein anderes zuzuschaufeln und haben dabei wieder ein neues Loch zurückgelassen. Am Sonntag geht's weiter. Amen. Amen. It was digging one hole to cover hole upon the 10,000 savings. You know what happened to that money. You will know on Sunday. Postpone. Postpone. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Any question, please? Any question? Any? If you have anything to say, please. Yeah, I know. Amen. So my son is here with us. Do you know what to be?